dormir, ferme les yeux, écoute-moi. Ce soir, si tu le veux, dans un grand lit, nous serons mieux.

Manchmal möchte ich in Bonn regieren, frisch gewaschen und rasiert. Dann gehöre ich zu den großen Tieren, auch wenn's nicht funktioniert. Schnee wie auf Wolken und ich bin riesengroß. Oho, aha. Denn du bist bei mir, ich lass dich nie wieder los. Oho, aha. Wir grüßen die Menschen und sie winken zurück. Oho, aha. Kein Wunder, wir sind ja auf der Straße ins Glück. Bestehen. Oho, aha. Mal haben wir Sorgen und mal haben wir Zeit. Oho, aha. Doch wir sind gleich wieder zur Versöhnung bereit. Oho, aha. Ein Festival der Liebe. Ja, du kamst zu mir und kaum warst du hier, begann mit einem Mal unser Festival. Sonntagnachmittag, da sah ich sie und wurde schwach. Ich sah sie an der Ecke stehen und war verknallt im Handumdrehen. Wie sie da stand mit langem Haar, hab Fernsehbund ganz einfach, wow. Da konnte ich nicht vorübergehen. Was machst du heute? Ich hätte ein paar Stunden Zeit. Möchtest du nicht mit mir tanzen gehen? Statt hier nur so herumzustehen. Sie sah mich erstmal prüfend an, nahm meinen Arm und sagte dann: Ich nehme ein paar Stunden. auf Anhieb so verstand. Dann sagt sie plötzlich, ich muss gehen. Das konnte ich erst nicht verstehen. Doch dann wurde mir alles klar, als ich sie an der Ecke sah. Wir sangen Luftilu, wir sangen Luftilu. Selber, immer nur selber. So bist ein Mädchen wie dich hab ich gesucht und auf Biegen und Brechen mit Tücke und List tu ich alles, dass du mich liebst. Du hast das gewisse Etwas, bist zärtig und voller Tricks. Du kannst wie ein Kätzchen schnurren und hast ganz verrückte Ticks. Du hast keine blasse Ahnung, wie süß deine Schnute küsst. Ich könnte schon heute knurren aus Angst, dass du mich vergisst. Mein Schatz, du bist ne Wucht, so ein Mädchen wie dich hab ich gesucht. Und auf Biegen und Brechen mit Tücke und List tu ich alles, dass du mich liebst. Mein Schatz, du bist ne Wucht, so ein Mädchen wie dich hab ich gesucht. Und auf Biegen und Brechen mit Tücke und List tu ich alles, dass du mich liebst. Du bindest mir mit Vergnügen die süßesten Lügen auf, doch ich nehm für deine Liebe sogar noch die Hölle in Kauf. Du bist mein Geschenk des Himmels, auch wenn mal ein Sturm tief ist. Dann küss ich dir den Teufel aus den Augen und sage, geliebtes Biest. Mein Schatz, du bist ne Wucht, so ein Mädchen wie dich hab ich gesucht. Und auf Biegen und Brechen mit Tücke und List tu ich alles, dass du mich liebst. Mein Schatz, du bist ne Wucht, so ein Mädchen wie dich hab ich gesucht. Und auf Biegen und Brechen mit Tücke und List tu ich alles, dass du mich Bye. außerdem das Glück für uns bestellt. Wir reichen uns die Hände und stimmen fröhlich ein. We'll be right back. schließe mich dann in mein Zimmer ein. Und ich lese deinen Brief so oft ich kann. Morgen wirst du wieder bei mir sein. Ich seh die Welt. Petite Mademoiselle, frei sein wollte ich doch.

nicht fürs Militär. Auf große Strategie verstand er sich noch nie. Und jeder leise Knall bringt ihn gleich zu Fall. Was will das Militär bloß von meinem Pierre, Monsieur le General? Ich fragte Mister, kennst du sie? Ein Mädchen, sie heißt Delta Queen aus New Orleans. Er nahm mich mit in eine Bar. Er sagt, sie singt fast täglich da, die Delta Queen. Und auf die Bühne kam leicht gehabt, allein in diese fremde Stadt. Sie suchte hier nach Glück und Ruhm, doch leider blieb es nur ein Traum. Delta Queen, honey, honey, wo warst du? Heute Abend hol ich sie hier raus und nehm sie wieder mit nach Haus. Meine Delta Queen, den Blues braucht sie nicht mehr zu singen. Ihr Leben wird ganz neu beginnen in New Orleans. Wir uns wiedersehen mit ihren rot, rot, rot, rote Lippen fing es an, ich nicht vergessen kann. Ja, ja, so blau, blau, blau blüht der Enzian, wenn beim Alpenblühen wir uns wiedersehen mit ihren roten Lippen fing es an, ich nicht. Doch als wir uns dann küssten, flippte ich ganz irre aus.